Pressemitteilung der Piratenpartei Deutschland. Piraten unterstützen Kulturrat. Ein mutiger Schritt hin zur freier Kultur im Netz. 14. August 2012. Die Piratenpartei Deutschland spricht Olaf Zimmermann vom Deutschen Kulturrat ihre Hochachtung für sein Friedensangebot an die Kulturnutzer im Netz aus. In einem aktuellen Aufsatz, erschienen in den EPT-Medien, ruft der Geschäftsführer des Dachverbandes von 235 Bundeskulturverbänden und Kulturorganisationen Künstler zu einem unverkrampften Umgang mit neuen Netztechnologien auf. Statt Konsumenten im Netz repressiv zu verfolgen, sollten insbesondere selbstständige Urheber die neuen kleinteiligen Wertschöpfungs- und Partizipationskanäle im Netz als Chance begreifen. Der Vorstoß von Zimmermann ist ein großer und mutiger Schritt gegen viele Widerstände, der unseren höchsten Respekt verdient. Wir begreifen die Offensive gleichzeitig als Einladung, den von uns begonnenen Urheberrechtsdialog engagiert weiterzuführen, so Bruno Gramm, Beauftragter für Urheberrecht der Piratenpartei Deutschland. Bereits an einem der runden Tische zum Urheberrecht im Juni stellten Kulturrat und Piraten große Gemeinsamkeiten in ihren kulturpolitischen Ansätzen fest. So stehen für Zimmermann die Ziele der Piraten nicht im Gegensatz zu einer angemessenen Honorierung und Wertschätzung von kreativer Leistung. Beide Organisationen fordern deshalb den Auf- und Ausbau von neuen kreativwirtschaftlichen Angeboten im Netz. Aber auch die Förderung der Medienkompetenz und die Gewährleistung von Datenschutz und Privatsphäre im digitalen Leben müssen Kernforderungen einer digitalen Kulturpolitik sein. Die ängstliche Defensivposition des Kulturbereichs muss aufgelöst werden, denn die Kulturnutzer im Internet sind unsere Zukunft, so Zimmermann. Die Piratenpartei veröffentlicht in den nächsten Wochen ihre Broschüre zum Urheberrechtsdialog, der von Juni bis Juli in Berlin stattfand und zu dem Branchenvertreter der verschiedenen Kreativbranchen zu einem breiten Dialog eingeladen waren. Verantwortlich für den Inhalt dieser Pressemitteilung ist die Presseabteilung der Piratenpartei Deutschland. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.